Damen und Herren, das folgende Feature führt Sie nach Los Angeles und nach Rio de Janeiro. Teile dieser Megacities sind bereits heute Festungen, von Mauern umgebene Zellen der Wohlstandsgesellschaft, die den Konflikt zwischen Arm und Reich durch Zutrittsbeschränkungen regeln. Der amerikanische Soziologe Mike Davis hat darüber in seinem neuen Buch Planet der Slums berichtet. Wir betreten zunächst das Ghetto von South Central Los Angeles. Territory. Architektur und Gewalt. Ein Feature von Nina Helmkemper. That's why you gotta pray every day, man, because anything can happen. Rest in peace, easy. Yeah! Rock on! Los Angeles, downtown. Like my friends, like all they wanted to do was stay in the neighborhood, drink, smoke weed, party. Ich habe ein bisschen Gras geraucht und Partys gefeiert. Das haben wir immer gemacht. Als Gangmitglied kannst du nicht mehr aus deinem Viertel raus, ohne Ärger zu bekommen. Du kannst nicht einfach irgendwo hingehen. Da fliegen dir die Kugeln um die Ohren. Das ist ein ziemlich langweiliges Leben. Ich habe den Block nur verlassen, wenn mir das Geld ausging. Dann habe ich Überfälle gemacht mit Waffen. And like, you know, I'll be like, I'll show my gun and be like, you know. Once you get into a gang, it's not easy for a gang member to go into another gang. Wenn du in eine Gang gehst, kannst du nicht einfach in einen anderen Stadtteil spazieren und erwarten, dass die anderen dich lassen. You can't trust nobody going into your hood. Du traust auch niemandem, der bei dir in deiner Nachbarschaft oder bei deiner Gang aufkreuzt. Wenn du jemanden siehst, musst du jederzeit reagieren können. Territorium. Heimat. Mexiko liegt neben Korea, Armenien neben Salvador und Samoa neben Thailand. Nachbarschaften, die ein Gefühl der Zugehörigkeit vermitteln, in einer Stadt, in der fast die Hälfte der Einwohner außer Landes geboren ist. Das gilt auch für die Gangs. Die salvadorianischen Mara Salvatrucha leben neben den Viet Crips, die philippinischen Satanas neben der Chicano-Gang 18th Street. Großflächige Graffiti kennzeichnen die Herrschaftsbereiche. Im Sommer liegt die Innenstadt unter einer gelben Dunstglocke. Vor den Wohnblocks sitzen die Bewohner auf alten Plastikstühlen oder auf den Feuerleitern. Nirgendwo ist ein Baum oder ein Stück Rasen zu sehen. Ein paar Homies, wie sich Gangmitglieder selber nennen, haben sich in eine leere Garage zurückgezogen. Angel und Daryl sind stolz auf ihre nackten Oberkörper mit den haartrainierten Muskeln und Tattoos mit Inschriften wie Outlaw oder Fuck the World. Mit Mitte 20 haben beide schon etliche Jahre im Gefängnis hinter sich. Sie reden von Toten und Waffen, aber ihre Gesichter unter den vollrasierten Glatzen vermitteln einen gutmütigen Eindruck. By being in a neighborhood, you go out and in deinem Viertel versperrst du den Menschen den Weg und fragst sie, wo sie herkommen. Du schlägst sie zusammen oder schießt sie über den Haufen. Das habe ich gemacht. Ich habe auf Menschen geschossen. Wenn es Feinde waren, war ich mit dem Schießen schnell dabei. Ich habe noch nicht mal drüber nachgedacht, ob mich die Polizei beobachtet. Meine Gang ist VSA, von der Westseite. Ich war 17 oder 18, als ich in die Gang ging. Ich war jung, 10 oder 11. Ich bin von den Locals, Huntington Park. Die meisten von uns sind aus Mexiko. Ich war viel auf der Straße. Zu Hause war ich nicht gerne, also wuchs ich mit meinen Freunden auf. Als sie in die Gang gingen, ging ich mit. Los Angeles, Territory. The shame is that In the last generation, something like 10,000 young people have been killed in street violence in Los Angeles County. Three times as many people have died in the so-called troubles in Northern Ireland, or the slaughter of innocents has, you know, been concentrated. 10,000 Jugendliche sind in der letzten Generation in Los Angeles gewaltsam auf der Straße umgekommen. Das sind dreimal so viel wie in Nordirland. In Schlachten, die nur in wenigen Stadtteilen stattfinden. 40 or 50 years, the most advanced science-based economy in the world. 40 Jahre lang war Los Angeles eins der zentralen Wirtschaftszentren der Welt. Kalifornien war maßgeblich beteiligt an der technologischen Entwicklung. Heute lebt ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen von Los Angeles in Armut. Und 1,5 Millionen Menschen in Kalifornien leiden an Unterernährung. Mike Davis, amerikanischer Soziologe und Historiker. 1990 veröffentlichte er das Buch, das bis heute als Klassiker der Stadtsoziologie weltweit gilt. City of Quartz, Ausgrabungen der Zukunft in Los Angeles. 2 Jahre nach seinen düsteren Prognosen über die Zunahme der kleinen Kriege in den Ghettos erlebte die Megacity die bis dahin größten Unruhen, nachdem der schwarze Rodney King von der Polizei halbtot geprügelt worden war. Davis reagiert auf den Vorwurf der Schwarzmalerei gelassen. I'm sometimes accused of being a, you know, dark prophet, have nothing but pessimistic things to say about Los Angeles. The Rodney King riots were a very complex event because they involved. Die Rodney King-Aufstände waren der letzte große schwarze Aufstand. Zehntausende Arme stürmten die Läden und bedienten sich ohne zu bezahlen. Sie machten das Unsichtbare sichtbar. Zu sehen waren fast viktorianische Zustände in Los Angeles, so wie Dickens sie gezeichnet hat. Making visible what had been invisible, it exposed almost Dickensian, Victorian social relations in LA. And until now, nothing has been done. Bis heute ist nichts geschehen. Viele Weiße haben seitdem ihre Taschen gepackt. Sie werden nach dem nächsten Aufstand oder dem nächsten Erdbeben gehen. Sie haben keine wirkliche Beziehung zu dieser Stadt. Die Menschen jedoch, die teilweise unter enormen Anstrengungen von Mexiko oder Guatemala nach Los Angeles gekommen sind, werden bleiben. Wino never get afraid of nothing but running out of wine. That's the only thing that panic in wine. Wino can deal with Dracula. Die offizielle Statistik zählt 800 Gangs für den Großraum L.A. mit etwa 90.000 Mitgliedern und damit auch 90.000 Handfeuerwaffen. What's your name, boy? Mord ist die Todesursache Nummer 1 für Leute unter 30. You know, it's the principal laboratory for new social. Los Angeles wird entweder zum Laboratorium für neue soziale Bewegungen oder zu der Stadt mit dem größten Potenzial an Gewalt. And the most dangerous thing right now in Los Angeles, the thing that I find most worrisome. Am gefährlichsten ist die Gewalt der Gangs, die Gewalt innerhalb der ethnischen Gruppen. Schwarz gegen Schwarz, Latinos gegen Latinos. Ethnic groups. It's been black gangs fighting black gangs, Latino gangs on Latino gangs. Manchmal verlaufen die Grenzen mitten auf der Straße. Während eine Straßenseite Sicherheit verspricht, garantiert die andere den Tod. Besonders betroffen sind die alten Innenstadtviertel. Gesichtslose, heruntergekommene Straßenzüge, die an die Bürotürme und Banken des Finanzzentrums von Downtown angrenzen. In den Gangs gibt es klare Gesetze, auch wenn sie nicht immer eingehalten werden. Wenn du schießt, sollst du dem anderen in die Augen schauen. Du musst ihm sagen, wer du bist und woher du kommst. Und dann tun, was du zu tun hast. Wenn man geschnappt wird, war's das. Wenn sie dich nach den anderen fragen, weißt du gar nichts. Denn wenn du aussagst, bekommst du Probleme mit der Gang. What the homies just obey the rules, like, you know, you just gotta be how do you say, respect, you gotta be Du folgst den Regeln. Respekt ist wichtig. Es ist wie beim Militär. Du respektierst die, die über dir stehen. Du bist zwar Teil der Gang, aber andere sind schon länger dabei und älter. Wenn du Drogen verkaufst, bekommt jeder etwas davon, zum Feiern, um was zu kaufen, um Spaß zu haben. Geld wird geteilt. And they pitch in, you know, to do different things, to go party, to buy things, to have fun. Well, I'm gonna show you how we do it up here in Vegas, no. I wasn't trying to rob. Shut up! Die transnationale Drogenindustrie brachte das Geld in die Ghettos. Sie ist mit rund 10.000 Jobs der größte Arbeitgeber in L.A. Gäbe es genug Arbeits- und Ausbildungsplätze, da sind sich die Experten einig, verlören die meisten Gangs ihre Mitglieder. Die Arbeitslosenquote beträgt über 50% in den schwarzen und braunen Vierteln. Das Paradies der Weißen, die prachtvollen Villen von Beverly Hills oder der Rodeo Drive, eine der teuersten Einkaufsstraßen der Welt, liegen nur ein paar Kilometer entfernt. We're talking about a major global industry, which has become the employer of last resort. Wir reden über eine große globale Industrie, die überall in der Welt zum Arbeitgeber in den armen Vierteln geworden ist. Wir reden über den Krieg gegen Drogen, der geführt wird, ohne dass sich jemand dafür interessiert, warum Menschen Drogen nehmen. The demand to consume drugs, but which is devastating on. Dieser Krieg zerstört die armen Viertel und hat in Kalifornien 200.000 Menschen hinter Gitter gebracht. Superincarceration like in California, where we have 200.000 people behind bars. In den Straßen von South Central Los Angeles sind selbst heruntergekommene Hamburgerbuden mit schweren Gittern gesichert. Ausgebrannte Ruinen erinnern immer noch an die schwersten Unruhen in der Geschichte der USA, bei denen 58 Menschen ihr Leben verloren und über 5.000 Gebäude zerstört wurden. Der Schaden betrug $1 Milliarde. Nach den Aufständen 1992 versprach die Stadtverwaltung $6 Milliarden für den Wiederaufbau. Am Ende wurde jedoch nur ein Bruchteil dieser Summe investiert und das Aufbauprogramm nach 2 Jahren ersatzlos gestrichen. In den Blocks von South Central klaffen bis heute große Lücken. We have a war going on in Los Angeles, in our inner city, that no one talks about. Es herrscht immer noch Krieg in Los Angeles Downtown. Ein Krieg, über den niemand spricht. Dusty, very gray, very, you know, nothing kind of redeeming about Watts. East Los Angeles, Watts. Das sind vernachlässigte Viertel, in denen die Mieten trotzdem hoch sind. It's treachery, it's hell. Das ist kein Leben, das einen inspiriert. Es ist die Hölle. Wenn du dort lebst, wo nichts respektiert wird, gehst du in eine Gang. Was kannst du schon Sinnvolles mit deinem Leben machen? What is the game you can play to give life any kind of meaning? Schon lange unterstützen die Aktivistin Jody Evans und der Politiker Tom Hayden Gangmitglieder bei ihrem Ausstieg. Hayden, einst ein Führer der US-Studentenbewegung, der zusammen mit seiner ersten Frau Jane Fonda mehr als einmal bei Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg verhaftet wurde, hat in den letzten Jahren die Terrainschlachten zwischen Gangs und Polizei in dem Buch Street Wars dokumentiert. And so there's this disruption, chaos and hopelessness. Es ist diese Ballung von Chaos und Hoffnungslosigkeit, die zur Bildung von Gangs führt. In the housing projects outside of Paris. In der Apartheid Südafrikas, in den Vorstädten von Paris oder in den Favelas von Lateinamerika. Throughout Latin America and so on. It's the same response everywhere to neoliberal. Es ist die Antwort auf eine neoliberale Entwicklung, die die Menschen hinter sich lässt. Junge Farbige, die kein Zuhause, keine Ausbildung und keinen Job haben. Rund 90.000 von ihnen leben im Zentrum von Los Angeles. Ich denke, 90.000 von ihnen im Zentrum von L.A. 4 bis 5 Millionen im ganzen Land und vielleicht 100 bis 200 Millionen in der ganzen Welt. Tom Hayden, 1997 Kandidat der Demokraten für das Amt des Bürgermeisters von Los Angeles, saß 18 Jahre im Senat von Kalifornien. Seit 40 Jahren ist er eine der führenden Stimmen der amerikanischen Linken. I'm not blaming immigrants. I'm blaming the policy that. Die Politik macht die Menschen zu Immigranten, zu Fremden in einem fremden Land. And a segment of them will form gangs as a solidarity mechanism. Die Gangs sind eine Form der Solidarität, um in der Armut, ohne Eltern, ohne Hoffnung auf Jobs in den großen Städten zu überleben. in a big city. And that happened with the Irish, Italian, Jewish, German and other. Das haben die Italiener, die Iren und die Deutschen auch getan. The explanation of going away was the New Deal in the 1930s with the jobs programs. And the elimination of the prohibition of alcohol. In den 30er Jahren verschwanden die Gangs, weil es ein neues Jobprogramm gab, weil der Alkohol nicht mehr verboten war. Nur die Mafia blieb übrig. Als dann klar wurde, dass der New Deal nur für die Weißen galt und nicht für die farbigen und ethnischen Gruppen, kehrten die Gangs zurück. The New Deal was for white ethnic working class and poor people. Ghetto street thugs! I know you niggas been waiting for this for a long time. Well, here it is, nigga. Here it is. What you gonna do with this shit? Thug life, baby. Bring it. I caught a plane out to Cleveland late last evening to help my niggas clean up some niggas no longer breathing now. I ended up work, like, when I used to walk, like, what I did was I cut grass with my friend. Like, most. Ich hatte noch nie einen richtigen Job. Ich hab mal den Rasen gemäht. Und auf dem Bau gejobbt. My mom, like, we were poor, so my mom would buy things and like, you know, little like shirts, like clothes. And meine Mama ist wirklich arm. Ich habe auch schon Kleider für sie verkauft. At first I'll get embarrassed, cause, you know, am Anfang habe ich mich geschämt. It's embarrassing. They come once in a good while, good job will come in, like. Ganz, ganz selten gibt es mal ein gutes Angebot. Aber dann wollen sie Zeugnisse sehen und auch jede Menge andere Papiere. You know, the papers, if they're illegally immigrants. For that ghetto shit! Yeah! Ghetto street! What all the people do, you know, right on the walls. Ich hab gemacht, was alle machen. Gangbanging means that. Gangbanging. Du schlägst Leute zusammen. You hit people up, you know, like you tell them where you're from. Du suchst förmlich nach Ärger. Das ist Gangbanging. For problems, that's what gangbanging means. Like, you're looking for problems, you're gangbanging. Du schießt auf deine Feinde oder schreibst ihre Namen groß auf die Wand, damit du sie dann später ausstreichen kannst. Eines Tages hat es dann geknallt und mich getroffen. Am Drive-By. Am Drive-By, da schießt du aus einem fahrenden Auto auf eine Gruppe von Menschen. Well, I got shot in paralyzed and 2 months later I got shot in the head again. 2 different times. Die Schüsse haben mich teilweise gelähmt. Trotzdem hat man mir 2 Monate später nochmal in den Kopf geschossen. Since I already know me, cause I was a. Das waren meine Feinde aus einer anderen Gang. Ich habe mich früher um nichts gekümmert. Ich habe selbst schnell zur Waffe gegriffen. Wenn sie dich dann sehen, fragen sie nicht mehr lange nach. Die Polizei fragt meist auch nicht lange, sondern schießt einfach. Wenn ich durch ein Gebiet wie Beverly Hills laufen würde, dann würden sie mich sofort stoppen. Auf alten Fotos sind noch Weiße, Schwarze und Latinos zusammen auf den Straßen von Downtown zu sehen. Doch diese Zeit ist lange vorbei. Die öffentlichen Plätze und Parks sind verschwunden und eine Welt aus Shopping-Malls, Freizeitparks und Fressgassen ist an ihre Stelle getreten. Bunker Hill mit seinen Hotels und Gucci-Läden und der von Frank Gehry als neuem Wahrzeichen verschachtelten Walt Disney Hall bleibt wie viele andere Stadtteile für junge Schwarze und Latinos verbotenes Gebiet. Why have gates if it's impossible for people from the inner city to get there? Wer braucht schon Absperrungen, wenn es den Bewohnern aus Downtown unmöglich ist, in die Viertel der Reichen zu gelangen? Wir haben einen ganz schlechten öffentlichen Nahverkehr und Arme haben keine Autos. Ich lebe in Brentwood. Es würde jemand von East L.A. einen Tag kosten, da hinzukommen. Wenn du die reichen Gemeinden analysierst, ist das nicht, wo das Crime ist. It's too hard to commit crimes there. You have to go to the poor communities to commit crimes. That's where the distribution of robbery, burglary, violence, rape, assault, it's all in the poor communities. Ich frage mich, warum müssen die reichsten Länder der Welt Gangs haben? Auf dem Papier sieht es so aus, als würde es genauso viel kosten, jedem von ihnen eine Universitätsausbildung in Harvard zu finanzieren, als sie ins Gefängnis zu sperren. Wenn du glaubst, es ginge nur um einen kleinen Anteil der Ökonomie, irrst du dich. Das Budget für Sheriffs und Polizei in Los Angeles hat in 10 Jahren über 50 Milliarden Dollar an Steuergeldern verschlungen. Der Strafvollzug ist zum drittgrößten Arbeitgeber in den USA geworden. Bei sinkender Kriminalitätsrate hat sich die Zahl der Gefängnisinsassen in den letzten 25 Jahren vervierfacht. Jeder dritte schwarze Mann zwischen 18 und 35 befindet sich unter staatlicher Aufsicht. Kalifornien hat kräftig investiert und verwaltet heute das größte Gefängnissystem der Welt. Der Etat wurde von 200 Millionen Dollar im Jahr 1975 auf 4,6 Milliarden im Jahr 2000 aufgestockt. 2 Milliarden städtische Steuergelder sind in die Sanierung von Downtown Los Angeles geflossen. Anstatt die alten Finanz- und Einzelhandelsbezirke wieder zu beleben, drängte man alle Banken und Konzernzentralen in ein neues Finanzzentrum auf dem Bunker Hill. Niemand lebt in diesem Planquadrat. Die weiße Mittelschicht hat die Innenstadt schon lange verlassen. Von allen Seiten wurde das neue Zentrum gegen die umliegenden Einwandererviertel abgegrenzt. Fußgängerverbindungen wurden unterbrochen. Die Zugänge zu den Gebäudekomplexen mit kugelsicheren Stahltüren geschützt. The political side of a downtown fixation is, I think, die Politiker sind alle auf Downtown fixiert. Los Angeles has no identity and no structure and will come apart. Sie haben Angst, dass Los Angeles ohne eine klare Struktur und Identität auseinanderfällt. Psychologisch betrachtet heißt es, wenn wir kein Zentrum haben, sind wir keine richtige Stadt. Ökonomisch heißt es, wir haben so und so viele Milliarden in Downtown investiert. Dieses Investment darf nicht umsonst gewesen sein. Mit geschätzten 100.000 Obdachlosen ist Los Angeles die Hauptstadt der Wohnungslosen in der industrialisierten Welt. Die bisherige Politik, einen Großteil von ihnen in Skid Row am Rande von Downtown zu konzentrieren, hat diese Blocks in ein besonders gefährliches Gebiet verwandelt. It's a not so secret plan to force the homeless people and the poor people and the gangs. Die Obdachlosen und die Gangs sollen aus der Stadt raus oder ins Gefängnis. There's two ways. Brutal force. Es gibt zwei Wege. Die brutale Gewalt, doch das ist illegal, oder ihnen das Leben so unangenehm zu machen, dass sie weggehen. Dann können die Immobilienmakler Kathedralen und Museen bauen. Eine Champs-Élysées in Downtown Los Angeles. Psychologically, because they have an inferiority complex living in LA. Sie haben einen Minderwertigkeitskomplex. Sie wollen mit New York, London, Paris konkurrieren. Und sie müssen Downtown mit Konsumenten füllen, damit sich die Baukosten lohnen. Frank Gehry hat jetzt neue Pläne für ein 45-stöckiges Glashaus vorgestellt. Frank Gehry Building. Ein paar kleine Obdachlosenorganisationen bekommen vermutlich ein paar tausend Dollar als Belohnung, damit sie keinen Einspruch dagegen einlegen. Die Minderheiten oder die Gangmitglieder haben in diesen Entscheidungsprozessen keine Stimme. Sie werden weggehen. Und nur Gott weiß wohin. Erstmals leben auf der Welt mehr Menschen in Städten als auf dem Land, ermittelte die UN-Studie The Challenge of the Slums. Für den Stadtforscher Mike Davis ist ein Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte erreicht, vergleichbar mit dem der industriellen Revolution. Mitte dieses Jahrhunderts werden die Städte dann schon 2/3 der Erdbevölkerung, rund 6 Milliarden Menschen, beherbergen. Gut die Hälfte davon wird in Slums zu Hause sein. These are people living in classic conditions of substandard housing, lacking basic services, lacking tenure or security of ownership of their homes. Die Städte der Zukunft, bislang weitgehend unbekannte Metropolenregionen der zweiten Reihe, werden aus groben Backstein, Stroh, recycelten Plastik, Zementblöcken und Abfallholz bestehen, prophezeit Davis. 95% des Städtewachstums findet in Entwicklungs- und Schwellenländern statt. Anstelle neuer Panoramen aus Glas und Stahl sieht er einen Großteil der urbanen Welt des 21. Jahrhunderts in Umweltverschmutzung, Exkrementen und Müll versinken. The kind of geopolitics really haven't registered the full challenge of the city or urban poverty. Politiker übersehen diese Herausforderung, dass da mindestens 1 Milliarde Menschen oder vermutlich mehr ohne Hoffnung leben. Who are exiled from any of the hopes of modernity, with almost no likelihood that they will be reintegrated into the city through formal housing. And at least the military plan. Die Militärstrategen hingegen haben realisiert, dass diese Menschen ein Unruheherd sind. Die Strategen im Pentagon oder in den militärischen Thinktanks, die sich auf den Krieg in den Städten spezialisiert haben, sind von dem Thema geradezu besessen. Von den Menschen an den äußeren Rändern der Gesellschaft, in den Slums, in den Gazastreifen oder in der Peripherie von Karachi. Denn sie wissen, dass es für Amerika die größte Herausforderung sein wird, diese Gebiete machtpolitisch zu kontrollieren. Control or domination, amongst other things, because so little is known about these landscapes. Man weiß sehr wenig über diese Gebiete. Auch die lokalen Behörden kennen sich da nicht aus. As a principal source of disorder in the world. Und es ist gut möglich, dass religiöse oder ethnische Gruppen oder Straßengangs oder revolutionäre Gruppen in dieses Machtvakuum vorstoßen werden und sie kontrollieren. In the vacuum of power and of services and of welfare can assume control of these areas. Die Architektur dient den Reichen, den Regierungen. Die Armen haben immer noch kein Dach über dem Kopf. Oscar Niemeyer, Rio de Janeiro, ist einer der einflussreichsten Architekten des 20. Jahrhunderts. Eines Tages wird es keine Elendsviertel mehr geben. Die Menschen aus den Favelas werden mit uns zusammenarbeiten und mit uns zusammen wohnen. Eines Tages wird die Welt eine bessere sein. Als der glühende Kommunist Oscar Niemeyer mit seinem Freund Lúcio Costa Brasilia 1957 entwarf, träumten sie von einer sozialistischen Utopie. Sie trugen die gleiche Kleidung wie ihre Arbeiter und aßen mit ihnen zusammen in den Bars. In der Wildnis bauten sie eine Stadt voller kühn geschwungener Betonpaläste für eine gerechtere Gesellschaft. 1987 wurde die Stadt von der UNESCO auf die Liste des Weltkulturerbes gesetzt. Oscar Niemeyer. Der Bau von Brasilia war ein Abenteuer. Der Präsident hatte den Bau einer neuen Hauptstadt beschlossen und das am Ende der Welt. Es gab keine Zeit. Vieles ist sehr schnell entstanden. In nur 4 Jahren entstand diese Stadt in all ihrer Andersartigkeit. 40.000 Arbeiter errichteten die Gegenwelt. Einen Ort der verschwenderischen Weite und strikten Ordnung, in der Arbeiten, Wohnen und Freizeit in funktionalistisch getrennte Zonen aufgeteilt wurde. Es ist mir gelungen, in Brasilia eine andere Architektur zu erschaffen. Die Bauten können einem gefallen oder nicht, aber niemand kann sagen, dass er ähnlich ist wie die Kathedrale, das Kongressgebäude oder den Palacio de Alvorada schon gesehen hat. Das war Erfindung. Architektur ist Erfindung. Der Himmel wird größer und die Plätze auch. Aber auch in Brasilia entstanden Satellitensiedlungen und Slums. Das war unausweichlich. Zuerst hat man die Hauptstadt gebaut, danach mussten die Arbeiter, die dort gebaut haben, ja auch etwas zum Wohnen finden. Die Hauptstadt ereilte das Schicksal so vieler Utopien. Sie verkehrte sich in eine von Elendsvierteln umgebene Bürokratenfestung, in der die Trennung von Arm und Reich die Mängel des Systems schonungslos entblößt. Architektur verändert das Leben nicht. Das Leben verändert die Architektur. Das soziale System verändert die Architektur. Ich habe zwar mit Architektur mein ganzes Leben verbracht, aber ich halte sie nicht für so wichtig. Wichtig ist das Leben, das wir Menschen suchen. Wichtig ist, dass wir das Leben verändern wollen. Wichtig ist nicht die Architektur, die Poesie, die Literatur, die wir machen. Es geht darum, dass die Menschen das Leben verändern wollen. Dass sie auf die Straße gehen, um dafür zu kämpfen, dass sich die Gesellschaft verändert. Cities don't work unless they're organized around public space. Städte dürfen nicht einzelne Gruppen ausgrenzen, sondern müssen alle einbeziehen. Und das bedeutet, Wohlstand und Macht müssen zu einem bestimmten Punkt wieder verteilt werden. Ich denke, die große Herausforderung ist es, Städte zu bauen, die gerechter und auch im klassischen Sinn urbaner sind, wie man es in Europa im Mittelmeergebiet einst entwickelt hat. Europäer wissen meist noch, was eine Stadt ist und ein gemeinsames Leben. Amerikaner, die in den Vorstädten aufgewachsen sind, haben das noch nie gespürt. We don't have any other choice. This is a great challenge. It's also the. Das würde auch 10 Millionen neue Jobs bringen. Die beiden größten Herausforderungen sind der Klimawandel und die große Krise der städtischen und ländlichen Arbeitslosigkeit. And the crisis of unemployment, of urban and rural unemployment. Hey! Hey! Hey! Hey! A samba do que é que se dou? Rio 40 graus. Rio 40 graus. Que dou, que dou. Rio, 40 Grad heiß. Stadt der Wunder, Fegefeuer der Schönheit und des Chaos. Hauptstadt des heißen Blutes. Das Beste und das Schlechteste aus Brasilien. Jacarezinho liegt weit weg von den Stränden von Copacabana und Ipanema. In der schon über 50 Jahre alten Favela sind die Bretterbuden und improvisierten Zelte mit der Zeit durch schmale Ziegelbauten ersetzt worden. Die Häuser sind so eng aneinander gebaut, dass es erst im dritten Stock genug Licht gibt. Die Bauhausarchitekten fühlten sich in Jacarezinho mit seiner extrem dichten und verwinkelten Bebauung und einer Mischstruktur aus Dienstleistungen, kleinen Handwerksbetrieben und Wohnen an mittelalterliche europäische Städte erinnert. Territorio. Viele Schüsse bedeuten, es wird gefährlich. Das muss schon die Bundespolizei sein, die anrückt. Das sind nicht irgendwelche Polizisten. Der Feind ist im Anmarsch. Mit Schüssen warnen Späher das Kommando Vermelho, die Drogenmafia in der brasilianischen Favela Jacarezinho und alle anderen. Der Feind, das ist in den Slums von Rio de Janeiro die Polizei. Und zwar für alle. Auch für die, die auf der Seite des Rechts stehen. Politik bedeutet hier, die Polizei kommt und tötet. Wenn du diese Schüsse hörst, gehst du sofort in Verteidigungshaltung. Du willst nur noch dich und die Deinen schützen. Nilza Mendes, die Leiterin des neuen städtischen Kulturzentrums in Jacarezinho, hat Angst. Fast 1000 Menschen kommen jedes Jahr allein bei der Erstürmung der Favelas durch die Polizei um. Rios Polizei ist die tödlichste der Welt. Bei ihren Einsätzen kommen auf einen Verwundeten 3 Tote. Fabio da Silva leitet das Internetcafé im 2. Stock. Beim letzten Mal hat er Glück gehabt. Eine verirrte Kugel schlug 10 cm neben ihm ein. Aqui no Jacarezinho são no mínimo por baixo 70 mil moradores. In dieser Favela leben 70.000 Menschen. Es gibt Läden, 6 bis 10 Apotheken, 30 Supermärkte, 100 Kneipen. Aber für die in der Stadt sind wir alle Drogenhändler. Die öffentliche Hand kümmert sich hier weder um Erziehung oder Schulbildung, auch nicht um den Wohnungsbau. Die Politik zielt nur darauf, uns zu vernichten. Daran kann man sich nicht gewöhnen. Minha condição é sinistra, não posso dar rolé, não posso ficar de bobeira na pista, na vida que eu levo. 3 Jugendliche lösen sich aus dem Schatten der Hauswand. Ihre Füße stecken in Plastiksandalen. Hinter den Bund ihrer Bermuda-Shorts haben sie Pistolen geschoben. Sie gehören zum Comando Vermelho, dem örtlichen Drogenkartell. Einer sichert einen schmalen Durchgang. Mit dem Lauf seines Maschinengewehrs weist er den Favela-Bewohnern einen sicheren Weg. Im Kulturzentrum toben die Kinder. 2004 hat das deutsche Bauhaus Dessau diesen 4-stöckigen Glaskasten mitten in die Favela gebaut. Eine Cellula Urbana, eine urbane Zelle, mitten in einen nach Bauhausentwürfen entkernten Modellbereich. Essa porra me persegue até o fim. Nesse momento minha coroa tá orando por mim. É assim. Ich muss aufpassen. In jeder Sekunde. Hier geht's nicht um Spaß. Ich habe eine 9mm und eine MP für meine Sicherheit und die des Hügels. Ansonsten bin ich schnell ein toter Soldat. Die Drogenhändler leben in einer Art Symbiose mit der Favela. Die Armen gewähren ihnen Schutz vor der Polizei. Die Bosse sorgen für ein Mindestmaß an sozialer Hilfe, die der Staat nicht leistet. Zu Weihnachten verteilen sie Spielzeug, bezahlen Arztrechnungen und Medikamente für die Kranken. Oder sie finanzieren riesige Soundanlagen für die wilden Funk-Tanzpartys, die jede Samstagnacht die Jugendlichen aus der Stadt in die Favelas locken. Die Drogenhändler haben die Rolle des Staates übernommen. Rund 100.000 Menschen in Rio de Janeiro geben sie Arbeit und Einkommen. Mit 10 Jahren kann man als Kurier anfangen. Mit 14 bekommt man dann ein Maschinengewehr und einen wöchentlichen Lohn von 60 Euro. Älter als 25 wird man bei diesem Job nicht. Die Drogenhändler garantieren unsere Sicherheit. Und wenn man die entwaffnet, wer wird uns dann schützen? Seitdem sie hier die Kontrolle haben, gibt es in der Favela keine Überfälle oder Diebstähle mehr. Die Drogendealer verstehen ihre Arbeit auch nur als eine Form des Überlebens. Als die Armee vor kurzem die Favela Pavauzinho besetzte, konnten keine Drogen mehr verkauft werden. Infolgedessen häuften sich die Überfälle unten in der Stadt. Das gab Ärger. Die Armee musste abziehen, damit die Bewohner ihr Überleben wieder durch Drogenhandel und nicht durch Überfälle sichern konnten. Es gibt den Moment, wo das Drogengeld nicht mehr illegal, sondern legal ist. Dann nämlich, wenn es hier beim Metzger und beim Bäcker ankommt. Ich möchte nur glücklich sein. In der Favela, in der ich geboren bin. 6 Millionen Einwohner zählt Rio de Janeiro heute im Stadtkern. Rund 12 Millionen wohnen in den angrenzenden Vorstädten. Bis in die 80er Jahre versuchten Räumkommandos und Bulldozer immer wieder, die illegalen Siedlungen auf den Hügeln abzureißen und die Menschen in Wohnblöcke der Peripherie zu bringen. Seitdem jeder Dritte in einer der 600 Favelas wohnt, bemüht sich die Stadtverwaltung um die Integration der armen Viertel in die umgebende Stadt. Schulen, Kindergärten und Ambulanzen werden eingerichtet, Wasser- und Abwässerkanäle gebaut und eine Müllabfuhr organisiert. Paola Behrenstein, Professorin für Architektur. As favelas, elas nascem, uma das mais antigas é a própria. Die älteste Favela in Rio, die 1880 gebaut wurde, entstand neben einem Militärhauptquartier. Es waren Soldaten, die aus dem Krieg zurückkamen und keinen Ort zum Wohnen fanden und dort ihre Hütten bauten. Schon diese erste Favela war ein Ort zwischen Duldung und Illegalität. Die damalige Regierung tat so, als würde sie diese Landbesetzung nicht wahrnehmen. Então já nasce assim, a questão ela nasce So hat die Geschichte der Favelas angefangen. Es gab keine soziale Wohnungsbaupolitik, also hat jeder getan, was er konnte. Die Favelas befinden sich in Rio de Janeiro nicht nur am Rande der Stadt, sondern auch in unmittelbarer Nähe der noblen Viertel wie Leblon oder Ipanema. Aufgrund der topografischen Lage Rios, das schmale, langgezogene Stadtgebiet wird auf der einen Seite von steilen Hügeln und auf der anderen vom Atlantik begrenzt, sind die Favelas auf den als unbebaubar geltenden Hängen oder im sumpfigen Gelände an den Grenzen der bürgerlichen Viertel entstanden. Aus den Fenstern der Fünf-Sterne-Hotels oder Penthouse-Wohnungen blickt man nicht selten auf die Elendsviertel auf den Hügeln. Und immer wieder treffen verirrte Kugeln von Polizeieinsätzen die Wohnzimmer der bürgerlichen Apartmenthäuser. In seinem Buch Planet der Slums warnt Mike Davis vor einer drastischen Zunahme der Konflikte in den Megacities, weil es für die zuziehende arme Bevölkerung keine Arbeit mehr geben wird. 20, 30 years ago, it was not unusual for poor person coming. Vor 20, 30 Jahren war es noch möglich, in die Städte zu ziehen und an den Rändern ein Stück Land zu besetzen. Damals konnten Arme mit harter Arbeit noch eine Nische für sich schaffen. In informellen Jobs, als Straßenverkäufer oder als Putzfrauen. Aber nun gibt es kein freies Land mehr, das man besetzen kann. Die Landnahme beschränkt sich auf ganz gefährliche Landstreifen, steile Hügel, Überschwemmungsgebiete, wo die Menschen das Leben ihrer Familien riskieren. Auf den offiziellen Karten sind die Favelas nicht eingezeichnet. Die Favela Mare mit 180.000 Bewohnern ist als blaue Wasserfläche ausgewiesen. Rocinha mit 200.000 Einwohnern ist auf dem Plan eine riesige Grünfläche. Eine Favela unterscheidet sich grundlegend von einem geplanten Stadtteil. Favelas werden von ihren Bewohnern gebaut und die bauen ihr Zuhause auf eine völlig andere Art als Architekten und Stadtplaner. Die machen normalerweise zunächst einen Entwurf, die Straße existiert meistens schon, das Grundstück auch und dann geht es um das Haus. Und das Haus wird oft geplant, ohne dass feststeht, wer darin wohnen wird. Die Favela-Bewohner dagegen haben keinen Plan. Ihr erstes Ziel ist es, ein Dach über dem Kopf zu haben. Und danach bauen sie immer weiter, denn das Geld reicht nie, um sofort das ganze Haus zu bauen. Sie können mich festnehmen. Sie können mich schlagen. Sie können mich sogar hungern lassen. Aber von hier gehe ich nicht mehr weg. Wenn es kein Wasser gibt, bohre ich einen Brunnen an. Wenn es kein Fleisch gibt, koche ich aus Knochen eine Suppe und lasse den Tag vergehen. Hier zahle ich keine Miete. Und wenn ich morgen sterben müsste, dann bin ich dem Himmel schon ganz nah. Eu furo poço, se não tem carne, eu compro osso e ponho na sopa e deixo andar, deixo andar. Außenstehende, die in eine Favela kommen, fühlen sich schnell wie in einem Labyrinth, aus dem es nur wenige Ausgänge gibt. In den engen Gassen tanzen kleine Kinder Samba, bevor sie richtig laufen können. E aí, a partir daí, essa vivência desses espaços que você percorre, que você... Der Raum zwingt dich zu einer physischen Flexibilität. Treppenstufen, die alle eine unterschiedliche Höhe haben, oder die verschlungenen Gassen, in denen du dich sehr leicht verirren kannst. Ein Choreograf war völlig verblüfft über die Bewegungsabläufe der Jugendlichen aus der Favela, weil die sich total unterscheiden von den Möglichkeiten Jugendlicher aus reicheren Vierteln. Diese andere Körperhaltung ist Ausdruck des Raums. Wer daran gewöhnt ist, ständig die Treppen hoch und runter zu laufen und Fußball auf schiefen Flächen zu spielen, der läuft auch auf einer geraden Straße ganz anders. Die irregulären Siedlungen waren immer ein hochproduktiver Teil Rio de Janeiros. Mit dem Samba, dem Karneval, kam aus der Favela jene Kultur, mit der sich Rio heute global vermarktet. Und momentan ist Baile Funk die angesagte Musik, die jedes Wochenende 100.000 Jugendliche in die Favelas zieht. Hier muss es kochen, bis der Morgen anbricht. Komm, der Rhythmus ist gut. Tanz dir die Seele aus dem Leib. Ao contrário da grande maioria dos arquitetos, sobretudo os arquitetos modernos e modernistas, que a gente tem muito que aprender. Mir geht es als Architektin und Stadtplanerin darum, von der Favela zu lernen. Nur so können die Städte interessanter, reicher, menschlicher werden. Alle Bewohner der Favela gehen in die Stadt, denn sie arbeiten dort. Sie kennen die andere Seite. Die Stadtbewohner dagegen kennen die Favelas nicht. Radikal gesprochen, man müsste die Stadt mit der Ästhetik, Architektur und Kultur der Favela durchdringen. Hier liegt auch der Schlüssel zu der Frage nach der Gewalt. Man muss die Grenzen zwischen Favelas und der formalen Stadt aufheben. Dann wird es für die kriminellen Gruppen schwieriger, ihr Territorium abzustecken. Den Drogenhandel gibt es auch in der Stadt. Wenn es wie in Rio fast bis zum Bürgerkrieg kommt, dann ist das eine politische Frage und die einer korrupten Polizei. Jeder weiß, dass nur ein kleiner Prozentsatz der Favelados zum organisierten Verbrechen gehört. Die großen Chefs leben in der Stadt. ...55.000 Menschen sind 2005 in Brasilien eines gewaltsamen Todes gestorben. Längst diskutieren erfolgreiche Filme wie City of God von Fernando Meirelles oder Noticias de uma Guerra Particular von Katja Lund die Beziehungen zwischen Polizei, Drogenmafia und Gesellschaft. Der langjährige Polizeichef von Rio, Elio Cruz. Die Polizei ist gewalttätig und korrupt. Das liegt in ihrer Struktur. Man hat die Polizei geschaffen, um den Staat und die Elite zu schützen und die Favelas unter Kontrolle zu halten. Dies ist eine ungerechte Gesellschaft und wir bewahren diesen Zustand. Wie hält man sonst 2 Millionen Menschen unter Kontrolle, die $60 im Monat verdienen? Wie hält man die Unterprivilegierten ruhig? Wie soll das ohne Repression gehen? Der Architekt Luis Conge, Bürgermeister von Rio de Janeiro von 1997 bis 2000, dachte schon ernsthaft über eine Mauer nach, um die Einwohner von Rocinha auszugrenzen. Wenn du auf der Veranda des Shoppingcenters São Conrado stehst, siehst du auf der einen Seite den reichen Country Club und auf der anderen Seite Rocinha, die größte Favela Südamerikas. Wenn dieses Land wirklich gewalttätig wäre, könnte es so etwas nicht geben. Brasilien ist ein ruhiges Land und die Polizeimaßnahmen sind effizient. In Südafrika brauchen sie Stacheldraht. Wir brauchen den nicht. Wenn die Menschen rauskommen aus den Favelas, sagen wir ihnen, sie sollen zurückgehen. Und das tun sie dann auch. In Rio, so schätzt die Polizei, haben die Drogenbosse über 20.000 Menschen unter Waffen. Und die Angst wächst. Im Mai 2006 legte das Kommando PCC mit konzertierten Attacken die Megacity São Paulo für 3 Tage lahm. Busse und Polizeireviere brannten, maskierte Banden zogen durch die nächtlichen Straßen. 180 Menschen starben. Die Stadt kennt keinen Waffenstillstand. Mach sie endlich klar. Jede Art von Konflikt animiert den Menschen. Die Stadt ist ein Kolosseum, in der man den Menschen einen nach dem anderen zum Fraß vorwirft. In der Schlacht ums Leben. Ein Streifzug durch brasilianische Städte zeigt heute hochgerüstete Häuser mit vergitterten Fenstern, hohen Mauern, Stacheldraht, Elektrozaun und scharfen Wachhunden. Die Reichen ziehen es vor, ihre Kinder in bewachte Privatschulen zu schicken. Sie verbringen ihre Freizeit in umzäunten Shoppingzentren, residieren in Siedlungen umgeben von Wachtürmen und einem bewaffneten Sicherheitsdienst, der diese exterritorialen Räume rund um die Uhr bewacht. Gated Communities heißen die Stadtteile, wo sich die Reichen vor den Armen selbst einmauern. Gated Cities sind eines der erfolgreichsten amerikanischen Exportprodukte, eine Reaktion auf ein soziales Klima, das als immer bedrohlicher empfunden wird. Mike Davis. One of the most astonishing developments everywhere in developing countries and in the third world. Das Erstaunlichste ist die Geschwindigkeit, mit der die städtischen Mittelklassen in den Entwicklungs- und Drittweltländern jetzt umziehen. To gated and walled suburbs. Ob in Buenos Aires, Jakarta, Johannesburg oder in den Vorstädten von Peking. Die Mittelklasse flieht in Themenparks mit Namen aus amerikanischen TV-Shows wie Palm Springs oder Orange County. Es sind Kombinationen aus ummauerten Vorstädten und Vergnügungsparks. In der Terminologie des Films Blade Runner sind das die Off-Worlds, in denen die Mittelklasse eine Fantasieexistenz führen kann. Weit weg von der Realität, von dem Zusammenbruch der Städte. Paola Behrenstein, die als Gastprofessorin an der Pariser Sorbonne lehrt, sieht die Megacities als eine Welt der Angst. Als Ursache sieht sie die großen Immobilienspekulanten, die den öffentlichen Raum privatisieren. Überall in der Welt baut man die Altstädte zu Bühnenbildern für Touristen um. Die ursprüngliche Bevölkerung wird gezwungen, das Viertel zu verlassen, und was bleibt, ist nur noch Kulisse. Die Hotels, die man besucht, sind überall gleich, und dann schaut man sich diese Bühnenbilder an und alles ist ganz sicher. Es sind die gleichen Investoren, die die Altstädte in Disneyland verwandeln und die die Gated Communities bauen. Wir leben in Gesellschaften, in denen nicht mehr ernsthaft über das Unglück diskutiert wird. Die Städte, die wir hier im amerikanischen Westen gebaut haben, sind nur überdimensionierte Blöcke, ausgerichtet auf privaten Konsum, die den Menschen letztendlich aber die Freude und den Genuss verweigern. Sie lassen viele der fundamentalen menschlichen Bedürfnisse unbeantwortet. Im Gegenteil, sie schaffen ein Bedürfnis nach sozialen Räumen, nach Menschenmengen. Und das befriedigen sie dann mit den Fantasiewelten der Einkaufscenter oder den Universal Cities. Dort gibt es viele Menschen, aber die sind alle so wie man selber. Einsame Menschen, die ein städtisches Leben suchen. Die Städte der Zukunft betritt man nur noch mit Zugangsberechtigung, mit Hilfe von Magnetkarten oder an der Seite von Mittelsmännern für die No-Go-Areas. Es kommt zu einer Teilung der Städte, zu parallelen Realitäten, wobei sich die Orte der Peripherie inzwischen auch in den Zentren der Städte befinden. Lebensbedingungen, die man in den Entwicklungsländern vermutet, haben schon längst die Industrienationen erreicht. Mike Davis, Stadtsoziologe. Städte sind die Lösung für die ökologische Krise. Sie sind die einzige Möglichkeit, die wir haben, um in einer nachhaltigen Beziehung mit der Natur auf diesem Planeten zu leben. Städte sind, ökologisch gesehen, sehr effiziente Formen von Siedlung. Städte können privaten Luxus schaffen. Ich kann einen kleinen Swimmingpool haben. Aber der wird sich nie messen können mit den wunderbaren großen öffentlichen Schwimmbädern. Ich mag viele Bücher haben, aber das wird man nie vergleichen können mit einer guten Bibliothek. Städte können unsere tiefsten Bedürfnisse erfüllen. Doch anstelle von Städten bauen wir Vorstädte. Territory. Architektur und Gewalt. Ein Feature von Nina Helmkemper. Es sprachen Helene Grass, Anouk Enz, Andreas Grotgar, Gregor Höppner, Marlon Kittel, Ann Kuon, Fabian Sattler, Tobias Schenke, Ernst August Chapman, Caroline Schreiber und Hartmut Stahnke. Technische Realisation: Henning Schmitz. Regieassistenz: Sonja vom Brocke. Regie: Petra Feldhoff. Redaktion: Gisela Korwes. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2007. Ein Manuskript der Sendung erhalten Sie im Internet unter wdr3.de Feature. WDR 3 Nachrichten. Es ist 23 Uhr. Der israelische Ministerpräsident Olmert und Palästinenser Präsident Abbas haben in Ägypten über die Lage im Nahen Osten gesprochen. Olmert sowie Ägyptens Staatschef Mubarak und der jordanische König Abdullah bekräftigten ihre Unterstützung für Abbas. Im Anschluss an das Treffen machte Olmert keine konkreten Zusagen, was Erleichterungen für das Westjordanland angeht, das von Abbas kontrolliert wird. Er kündigte aber an, 250 inhaftierte Palästinenser freizulassen. Dabei handle es sich um Mitglieder der Fatah-Bewegung, zu der auch Abbas gehört. Sie müssten eine Verpflichtung unterzeichnen, nicht zur Gewalt zurückzukehren. Ziel der Begegnung im ägyptischen Sharm el-Sheikh war es, Palästinenser Präsident Abbas im Konflikt mit der radikal-islamischen Hamas den Rücken zu stärken. Zugeständnisse für die Hamas, die den Gazastreifen beherrscht, lehnten die Teilnehmer des Treffens ab. Die internationale Konferenz zur Krise im Sudan hat wenig greifbare Ergebnisse gebracht. In Paris hatten heute Vertreter der UNO, der EU und einzelner Staaten darüber beraten, wie der Bürgerkrieg in der Provinz Darfur beendet werden kann. Einige Länder sagten mehr Geld für eine internationale Schutztruppe zu. Außerdem gab es den Vorschlag, mehr Druck auf die sudanesische Regierung auszuüben, den Konflikt zu beenden. China, das enge Handelsbeziehungen zum Sudan hat, lehnte eine Debatte über Sanktionen strikt ab. Der Anwalt des ehemaligen Guantanamo-Häftlings Kurnas hat bestürzt auf Berichte über die Vernichtung von Geheimberichten zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr reagiert. Der Bremer Rechtsanwalt sagte, er wolle jetzt eine Fortsetzung des Verfahrens zu einer möglichen Misshandlung seines Mandanten durch Soldaten der Bundeswehr erzwingen. Die Tübinger Staatsanwaltschaft hatte ihre Ermittlungen Ende Mai eingestellt. Kurnas hatte den Soldaten vorgeworfen, ihn im Januar 2002 in einem amerikanischen Gefangenenlager in Afghanistan misshandelt zu haben. Nach einem ARD-Bericht wurden aufgrund technischer Probleme Geheimberichte über Auslandseinsätze der Bundeswehr aus den Jahren 1999 bis 2003 vernichtet.